Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema immer noch. Immer wieder Ska, neue Bands, alter Sound. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. C'era una volta il paceterno raccontava delle spatte senza utilizzare niente. Ad ascoltarlo io divenne messa in giro di parole positive senza niente. Ma ritornando ai giorni nostri mi ravvedo sui discorsi ancora ironici degli niente. Per decifrare dei messaggi che nascondono gli ostaggi di generazioni niente. Je suis la boule, je suis le padre eterno, gran pollore della foresta. Je suis le roi, je suis le carnaval, sul ponte innalzo la mia testa. Io me pongo a llorar, oh mamacita, io me pongo a llorar, sin dolor. Ponga a llorar, oh mamacita. Yo me ponga a llorar sin dolor. In ogni angolo del mondo ho visto fare giro tondo anche se poi con tanti hanno interrotto giochi semplici, interferendo tattici sotto le piogge. In quel momento abbiamo fermato in un micro movimento che remava con soietta. E io te dico, mio hermano, solo ora mi do in cuenta che la merda su veietta. Je suis la boule, je suis le padre ter, gran pollore della foresta. Je suis le roi, je suis le carnaval, sul ponte innalzo la mia testa. Io me ponga a llorar, oh mamacita. Io me ponga a llorar sin dolor. Io me ponga a llorar, oh mamacita. Io me ponga a llorar sin dolor. Roy Pace und Ade Tusca aus Palermo, die hier Reggae und Ska genauso wie Italienisch und Französisch mischen. Zu finden ist diese Band auf einem Sampler, der sich Mondo Ska nennt. Der macht deutlich, wie international diese Musik mittlerweile ist. Auf allen Kontinenten gibt es mittlerweile Ska-Bands und es ist kein Ende abzusehen. Zurück nach Holland, wo es ein paar respektable Ska-Bands gibt. Rude Rich and the High Notes zum Beispiel. Kleiner Vermerk in ihrem CD-Booklet. Invented in Jamaica, now made in Holland. Erfunden in Jamaica, doch nun Holland. Erzeugnis. Was ihren Sound angeht, da haben sie 100% recht. Rude Rich and the High Notes aus ihrem Album Soul Stomp mit dem Ska-Klassiker von Prince Buster, Prince of Peace. The Prince of Peace coming from the east. The Prince of Peace coming from the east. Thank you. introducing myself as your patron. I'm no Skylarker. I'm only known as the conquering ruler. Einmal Root Rich mit den High Notes und dann die gleiche Band, aber mit Derek Morgan als Sänger. Aufgenommen beim Roslauer Scarfest 2002. Derek Morgan, ein blinder jamaikanischer Sänger, der nicht unwesentlich zum Aufstieg von Bob Marley in den 60ern beigetragen hat. Wir hörten ihn mit Conquering Ruler. Kommen wir zu einer kleinen Legende des Scars, den amerikanischen Toasters. Gegründet im Ska-Boom der 80er und immer noch live unterwegs, wenn es darum geht, jüngeren Bands zu zeigen, wo der Hammer hängt. Beim folgenden Song besingt Frontmann Jack Ruby seine Heimat mit einem Song, den man eher von Lindrid Skindred kennt. Sweet Home Alabama heißt es normalerweise. Klar, dass es hier Sweet Home Jamaica heißt. It's all about the little island in Jamaica. Sweet Home Town Jamaica, don't open the toaster silently. Jamaica, Lord, I'm coming on to you. So when my soul was busy searching, traveling the world around, that's true. Seen many different smiling faces, some beautiful countries too. But no matter where and what I've been to, it all lead right back. Drawing our song, sweet Jamaica, it's all about you. Some aggression, what we do? Sweet hometown Jamaica, with them skies all blue. Sweet hometown Jamaica, Lord, I'm coming home to you. A little lady on the corner, she's selling fruits and vegetables. And you can tell she ain't got no money, but she find a way to do what she do. Get some leave. never lead us on way. But somehow, somewhere, there got to be a better day. We're looking forward to that day. Some gratitude on the sand. Sweet hometown Jamaica, where the skies are blue. Sweet hometown Jamaica, Lord, I'm coming on to you. I knew with your lips. Ich habe schon mal erwähnt, bei den vielen Jamaikanern in England müsste es eigentlich wesentlich mehr Ska-Bands geben, doch weit gefehlt. Reggae- und Dub-Formationen sind häufiger gesät. Ska steht da eher hinten an. Die Hot Knives aus Brighton klingen als wären Bands wie Madness, also so früh 80er Ska-Bands wieder da. Hier geht es nicht um traditionellen Ska, sondern eher um den klassischen Popsong. Hören wir die Hot Knives mit Happy Holiday. Catching up on recent times. She'll be okay now if she stays set down, but she's persuaded to a club in town. Another game to her list of recent crimes. I wouldn't say that what I've done is wrong. Feel out of place now where I want it. Ganz frisch in diesem Jahr ist das neue Album von Eastern Standard Time erschienen. Die vierte CD der Band nennt sich Tempus Fugit. Die Gruppe aus Washington war die erste US-Ska-Band, die in Russland tourte. Und auch auf vielen anderen Kontinenten kennt man in Ska-Kreisen den Namen der Band. Hören wir Eastern Standard Time mit Besame. She woke me from inside my dream. I thought I recognized her when she started to speak. She said, be mindful of the time ancestors had. Be careful with the time you have in hand. Be conscious of what life and I demand. She came closer, kissed me on my head. Then she said, be gentle, do with me what you want to. Remember to make time to grow. Stay with me, you've got to keep your head up. Whether I move fast or slow, don't lose your einen weiteren Titel vom Sampler Mondo Ska, wo klar wird, dass Ska längst zur Weltmusik geworden ist. Da gibt es Bands aus der Türkei, aus Ex-Jugoslawien und mit Jar on Slide aus Frankreich, die wir jetzt mit Istanbul hören. We'll be right back. Engländer, Jamaikaner und Koreaner, sie alle wohnen im Stadtteil Brixton in London. Aus ihnen besteht die gerade gehörte Formation Maroon Town. Und genauso lebendig wie die Stadt, aus der sie kommen, ist auch ihre Soundmixtur aus Ska, Rap, Dub und Jazz. Wir hörten von ihrem Album One World den Song Streets of San Francisco. Keine Angst vor Standards haben Peeping Tom aus Madrid. Da wird auch der Yobim-Klassiker Girl vom Ipanema vorgenommen und künftig oder zünftig vor Ska sozusagen. wo kann der Ska mal hingehen? Eine Möglichkeit zeigen Soul Food International aus Bayern aus, auf Ska meets Hip-Hop sozusagen zu finden auf dem Sampler Mondo Ska. Soul Food International mit TNT. Gab's ne Panne, das würden wir heute nicht mehr leben. Die Ärzte meinten, wir würden uns häufig bäuchlings auf die anderen Säuglinge legen. Ganz abgesehen von sozialem Fehlverhalten hätten wir bedeutende Schäden. Sagt's euren Eltern also vorher, ihr könntet euch verspäten. Ja, und gönnt euch was im Leben mit Good Old Boys Kontra Biathleten. Das kommt auch hier gelegen, wenn wir den vorpubertierenden Dorfdeppen die Honda tiefer legen, wie von wegen. Denn mit manipulierten Bremsen kriegt man die Suizidtendenzen und wird den nächsten Morgen nicht erleben. Mehrere sorglose Interpreten ziehen durch die Gegend, manipulieren und bewegen tief geschädigte Bierinvaliden zu weiteren Nierenschäden, aber wir sind's nicht gewesen. Also 24 Jackies und 14 Tequilas auf dem Tresen, ja. 500 Baggies wippen ist nicht für Chiller gewesen. Unsere Bewegungstherapie macht aus Hardrock und handsame Wesen. 2 bis 3 Tage und die sind am Tanzen wie lauwarme Besen. Tübinger Zauberlehrige arbeiten genügsam für Spaß am Spesen. Nashville, Tennessee, Tübingen, Soundclash. TNT, Package, alles übrige Bounce, yes. Das Haus ist besetzt bis zum üblichen Rausch mit Nashville, Tennessee, Tübingen, Soundclash. Kino Tiger, Tim Extreme, gesteigertes Adrenalin, Good Old Boys ist das Team. Bisschen Neues, bitteschön, ja. Ich kenn die ganzen Scheißklagen, drum werd ich erstmal leicht fragen. Habt ihr ein Herz für Mike Parton, die einen Anschlagplan auf Seismografen? Am Tag rumhängen die Leichenlagen, weil sie nachts Runden drehen wie ein Schreibwagen. Wenn ja, dann seid ihr gut beraten, denn wir rappen selbst in eurem Laden. Das hier sind Good Old Boys, Tilo Tiger, Tim Extreme. Und was euch bisher dick erschienen ist, jetzt so cool wie Ricky Martin. Unser Ding passt nicht in Spaten, so neu, ihr konntet es nicht erwarten. Wer ein Scheiß drauf gibt, ist wer live drauf stirbt, denn wir das Ding erstarren. Das sind ausgeflippte Psychopathen, ansprechen würde ich dir nicht raten. Wir kombinieren Büffelsoldaten mit handelsüblichen Granaten. Mach dich den Laden, im Schacht heute Abend. Good Old Boys mit Foto für euch, ihr scheint Jahrzehnte nicht gelacht zu haben. Wenn wir den Laden erst gepachtet haben, machen wir den Tag zur Nacht mit knallhartem Stuff, ohne irgendwie drauf geachtet zu haben. Eine dieser den Magen belasteten, verschachtelten Phrasen gebastelt zu haben. Hast du noch Fragen, lass mich dir sagen, wir werden viel Spaß aber da haben. Nashville, Tennessee, Tübingen, Soundclash, TNT, Package, alles übrige Bounce, yes. Das Haus ist besetzt bis zum üblichen Rauschmiss. Nashville, Tennessee, Tübingen, Soundclash, Tilo Tiger, Tim Extreme, gesteigert es Adrenalin, Good Old Boys ist das Team. Bisschen Neues, bitteschön, ja. Ey yo, auf den guten alten Rock Thought Rock Rhythm, eine First Class Collabo und zwar Nashville, Tennessee, Tübingen, Soundclash, TNT, Package, alles übrige Bounce, yes. Das Haus ist besetzt bis zum üblichen Rauschmiss. Nashville, Tennessee, Tübingen, Soundclash, Tino Tiger, Tim Extreme, gesteigertes Adrenalin, Good Old Boys ist das Team. Bisschen Neues, bitteschön, ja. TNT von Soul Food International. Jetzt noch ein Stück von Dr. Rinding and the Senior All-Stars, eine Coverversion, die der Soul-Legende Curtis Mayfield huldigt sozusagen. Hier ist Move On Up. Now we got a message and have something to tell. Success consists of getting up one more time than you fell. Fly like an eagle, you fi fly in the sky high, while the youth without ambition never overstand. Why misleaders of the world try fi blind you with them lie? Now follow fi them wicked, yeah, you must live on not die. And sure as Dr. Rinding on the mic, him never shy. Like a youth, you will succeed, yeah, you can make it if you try. Move on up towards your destination. Mm-hmm. Though you may find from time to time some complication. Move on up towards your destination. Yes, you may find from time to time some complication. crack. You know all until you want it up, separately not the rock. Or you will get swallowed down just like a Big Mac. Never business if you're yellow, red, pink, white, or black. Never make them take advantage and not check behind your back. Take a crack around the clock, you must attack. From time to time, some complication. Move on up, towards your destination. Right up, right up. Yes, you may find from time to time some complication. You're not free, sit down, and I'll wait for your next thing to come. But don't know that future come just like a bullet from a gun. Life is serious business, never take it for fun. Stop right over, good idea, that cannot keep your head from down. Yes, I make you tell you something, boy, time to stop run. Sure as the alpha night and moon followed by sun. You have to make life worth living now that it begun. And you better make it well before your life is done. Your only scheme, so keep on pushing. Move on up and keep on wishing. To have a good time, you gotta throw in your line and then you can start fishing. Move on up. Die belgischen Moon Invaders mit dem Stück Congo Square von ihrem Debütalbum, das letztes Jahr erschienen ist. Das war es schon fast in dieser Ausgabe des Soundchecks. Der letzte Titel kommt von den Altmeistern des Ska, den Skatalites mit Freedom Sounds. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen Spaß gemacht. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt schon mal Thomas Elbern.